Krieger nach rechts, wir haben lautstark zu verkünden. Wer nicht zum Kampf bereit ist, soll besser gleich verschwinden. Das zweite Schild, das letzte Hörnchen, sagt leid aus der Uhr. Errichtet werden Tempel, vertrampelt die Natur. Es zählt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Wann kommt der Tag, der die Menschen aus den Ketten zwingt? Wartest du, mein Freund, du bist auch frei geworden. Wer kämpft, der kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.